über die Gegenfahrbahn geleitet. Und noch eine Gefahreninformation für den Stadtteil Luitpoldhöhe in Amberg in der Oberpfalz. In Luitpoldhöhe wurde bei Bauarbeiten im Bereich Neumühlenstraße eine Weltkriegsbombe gefunden. Da von der Bombe noch Gefahren ausgehen können, muss der Bereich Sulzbacher Straße, Neumühlerstraße abgesperrt und geräumt werden. Auch die angrenzenden Anwesen müssen geräumt werden. Die Räumung dauert mehrere Stunden. Bitte folgen Sie unbedingt den Anweisungen der Einsatzkräfte. Soweit der Service. Bayern 2. Nachtmix. Mit Noel Noack. Hallo, hier ist Kurt Kress. Hier zündet's schwer beim Zündfunk. Und wie es zündet, wenn Kurt Kress an seiner Schießbude sitzt und die Drumsticks wirbeln lässt. So wie hier bei Cyclone, das er 1975 mit dem Kurt Kress Clan, einer seiner zahlreichen Bands, aufgenommen hat. Kurt Kress, Jahrgang 1952, ist Deutschlands Rekordschlagzeuger. Er hat auf über 12.000 Musikstücken getrommelt und ist auf über 400 Millionen verkauften Tonträgern zu hören. Er war von den 70ern bis in die 90er Jahre der am häufigsten gebuchte und bestbezahlteste Studio-Drummer der Welt. Ob Ike und Tina Turner, Freddie Mercury, Meat Loaf, Falco, Udo Lindenberg, Peter Maffay, Scorpions, Saga, Rick Springfield, Alphaville, Spliff, Bob Nena oder Stefan Remmler. Ob Jazz, Rock, Funk, Disco oder Rap. Kurt Kress war immer zur Stelle, wenn er angerufen wurde und lieferte die perfekten Grooves und dazu kreative Ideen für die Songs. Aber am allerliebsten hat er live gespielt, zum Beispiel mit Passport oder wenn er mit Falco auf Tour war. Davon, von seiner Liebe zum Schlagzeug und seinen unvergessenen Momenten mit den größten Popstars, hat Kurt Kress Ende Februar 2024 meiner Kollegin Caro Matzko und mir erzählt. Anlass war seine Drum Talk Tour, auf der Kurt Kress neben seinem Freund und Drum-Tuner Werner Fromm ein paar berühmte Schlagzeug-Grooves spielt und dazu die verrücktesten Geschichten aus seiner über 50-jährigen Karriere erzählt. Normalerweise trommeln Schlagzeuger nur. Mit seinem neuen Format beweist Kurt Kress auch in dieser Zündfunk-Spezialausgabe, dass er ein glänzender Erzähler und Entertainer ist. Der Rhythmus seines Lebens. Ein Zündfunk-Playback über den legendären Schlagzeuger Kurt Kress. Sendung von Noel Noack. Come on, baby, let's get it on. Get it on. Yeah. Baby Get It On, die funky, funkensprühende, rockende Single von Ike und Tina Turner von 1975. Eingespielt wurde sie 1974 in Los Angeles und der blonde 22-jährige Kurt Kress spielte das Schlagzeug und wurde dafür mit seiner Frau Claudia nach Kalifornien eingeflogen. Beide wurden von Tina Turner umsorgt. Ja, die war ja ein bisschen älter als wir, also ich glaube 35, 36 in der Zeit, muss man sich mal vorstellen, war ja auch eine junge Frau. Die war toll, die war ganz lieb zu uns. Claudia hat mit ihr oft auf dem Flur gesessen, im Studio, auf dem Boden und haben gequatscht. Und dann hat sie uns bekocht zu Hause oder wir sind zusammen in ein Kaufhaus gefahren. Mit Tina Turner im Kaufhaus? Ja. Was habt ihr da gemacht? Shopping. Mhm. Gucken. Was gucken. Hat sie gekauft? Wahrscheinlich eine Perücke. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Na, einfach so L.A. gezeigt. Ne, so. Und die wollte ja auch mal shopping gehen. Und hat sie halt die beiden Kleinen mitgenommen. Und wir haben sie auch später hier in München, wenn sie hier war, rief sie an, dann sind wir eben essen gegangen. Und wenn ich zu der Zeit schon Produzent gewesen wäre, wäre mir vielleicht die Idee gekommen, sie zu produzieren. Ich war aber noch zu dumm, was das angeht, zu der Zeit, oder kam einfach nicht auf die Idee. Aber mit Ike Turner war es wahrscheinlich nicht so lustig. Stimmt es, dass Keith Richards eigentlich auf der Aufnahme hätte beteiligt werden sollen? Er war sogar drauf, aber ich kam dann nach ein paar Monaten wieder nach L.A. und habe gesagt, ah, du hast doch gesagt, Keith Richards kommt noch und spielt. Yeah, I wiped it out, I played it myself. Also er meint, er muss das selbst spielen, das kann er besser. Ich weiß es nicht, ich habe es ja nicht gehört. Tina Turner hätte Kurt Kress in den 80ern schon gerne produziert, aber er hadert nicht wirklich und ist dankbar für seine unglaubliche Karriere. Er war damals erst 22 Jahre jung und schon seit 7 Jahren als Studioschlagzeuger aktiv. Seine erste Band hatte er mit 11 zusammen mit 3 Mädchen. Sie nannten sich Last. Und Kurt Kress aus dem hessischen Schlierbach am Rande des Vogelsbergs musste erstmal mit seinem Schlagzeug zur Bandprobe bei den Mädchen kommen. Damals bin ich auch mit so einem Handwagen, weißt du, da habe ich Schlagzeug drauf und bin dann 3 Kilometer ins nächste Dorf gelaufen mit dem Schlagzeug drauf. Und dann haben wir geübt im 3. Stock, musste alles hochschleppen in der Schule und dann wieder runterschleppen auf den Handwagen, wieder zu Hause. Jeden Tag musste Schlagzeug vor meinem Bett stehen, das war ganz wichtig. Und dann mit 13 kam ich eigentlich in Kontakt mit Inspiration Six. Das war so die Band in der ganzen Gegend Hanau. So. Aus der hat sich dann eben Orange Peel entwickelt. Und Orange Peel hören wir jetzt mit I Got No Time. We'll be right back. Orange Peel 1970 mit ihrer Single I Got No Time. Whole Lotta Love von Led Zeppelin läuft da bei mir gleichzeitig mit. Orange Peel feiert 1970 in Frankreich schon größere Erfolge. Da saß Kurt Kress bereits 7 Jahre am Schlagzeug. Ursprünglich hatte er sich an der Flöte und Trompete ausprobiert, aber seine Zahnstellung stand Spaß und Erfolg im Weg. Der Großvater von Kurt Kress, ein Tausendsassa und Filou, der erste Proto-Rapper in Hessen, der auch eine halbe Stunde lang am Stück sich in Reimform unterhalten konnte, brachte seinen Enkel Kurt über den Sprachrhythmus zum Schlagzeug. Der Vater von Kurt Kress wurde Django gerufen, weil er fast so gut Gitarre spielen konnte wie Django Reinhardt. Und im Hotel der Familie Kress stand eine Jukebox, bestückt mit US-amerikanischen Singles. Im Ballsaal tanzten die GIs. Von Jazz, Rhythm and Blues, Rock'n'Roll bis zur Beatlemania. Der Weg des Kurt Kress war vorgezeichnet, der früh in Ami-Clubs spielte und versteckt wurde, wenn die Polizei vorbeikam. Er war ja noch minderjährig. Er lernte schnell, hörte sehr gut zu, schaute sich viel ab und spielte von Anfang an auswendig und nicht nach Noten, sondern nach Gefühl. Nach dem Abitur ging er nach Hamburg und stieg bei Atlantis ein. Rock'n'Roll Preacher. Hier kommt Kurt Kress mit Atlantis und der damals größten Rock- und Soul-Sängerin Deutschlands, Inga Rumpf. Bin an Rock'n'Roll Preacher, Atlantis aus ihrem Debütalbum von 1973. Kurt Kress verließ schon bald Atlantis, um bei Klaus Doldingers Jazz-Krautrock-Psychedelic-Fusion-Band Passport einzusteigen. Deren Debütalbum hatte Kurt Kress auch vor allem wegen des Schlagzeugers umgehauen. Zu dem kommen wir gleich. Erstmal gibt's Scirocco von Passport zu hören. Passport mit Scirocco aus dem Debütalbum von 1971. Und am Schlagzeug saß, damals noch ohne Hut, Udo Lindenberg. Und so einen Groove-Meister hatte Kurt Kress auf einem deutschen Album noch nicht gehört. Weil damals war er ja bei Passport und ich hörte diese erste Passport-LP und diesen wahnsinnigen Trommler mit dem tierischen Groove und Sound. Und dann lese ich da den Namen Udo Lindenberg und denke, das ist der beste Trommler, den ich hier jemals gehört habe. Und das war wirklich so. Auch wenn ich es heute noch höre, denke ich, boah, Udo, was hast du da gemacht? So, und dann gingen die Jahre, und nicht mal die Jahre, es waren nur ein, zwei Jahre, glaube ich. Er ist dann weg von Passport, dann kam Engländer rein, dann kam ich bei Passport rein, bin von Atlantis weg. Und Atlantis brauchte einen neuen Trommler. Und wer kommt da? Udo Lindenberg mit seinem R4 in Hamburg an. Er steht draußen, er kommt mit seinem R4 an, ich sehe es noch wie heute. Und gibt mir seine Platte und sagt, guck mal, eine Platte gemacht, nur um den Wind und so. Und gibt mir die Platte. Und ich sage, okay, Udo, hier ist mein Schlüssel für die Wohnung unten. Wir hatten so ein Haus im Wald. Und lad mit ihm sein Schlagzeug aus und war weg dann bei Passport. So, das war die erste Begegnung. Und dann, ein Jahr oder ein halbes Jahr später, haben die mit Elli Pirelli und diesen ganzen Wahnsinnigen in Frankfurt in einem Club gespielt. Da waren aber nur 45 Gäste und das waren alles Amis. Die haben kein Wort verstanden, was Udo da macht. Und da waren zwei Schlagzeuger auf der Bühne und alle Wahnsinnigen waren dabei. Ja. Und am Schluss bin ich auch noch eingestiegen und dann haben wir alles von der Bühne getreten, so Rock'n'Roll-mäßig und so. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein, was ist denn das für eine Band? Das war wirklich unfassbar gut. Da habe ich schon gemerkt, das wird groß, das wird wirklich groß. Das war einfach toll, weil du hast einfach ein Original vor dir. Das ist sowieso so irre, wenn du solche Leute wie Udo vor dem Mikro hast. Das ist einfach ein Original. Das ist wie Nina Hagen vor dem Mikro oder Nena, die klingen alle, wie sie sind und fertig. Und das ist toll. Und er ist einfach heute immer noch der von früher, wenn wir uns treffen, wir lachen uns schlapp, wir sitzen da so bis 3, 4, 5 Uhr morgens in seiner Studentenbude-Suite, was weiß ich, in Hamburg im Hotel und haben Spaß und freuen uns, dass es uns noch gibt. Udo Lindenberg und Kurt Kress schnacken und klönen im Hotel Atlantis bis zum Sektfrühstück und erzählen sich vom Beginn ihrer wunderbaren Freundschaft. Wir hören jetzt Puzzle von Passport mit Kurt Kress. Puzzle von Passport aus dem Album Handmade von 1973. 4,5 Jahre war Kurt Kress mit Passport unterwegs. Auf einer Australien-Tour war AC/DC ihre Vorband. 20 Jahre später erinnerte sich Angus Young noch an den unglaublichen Drummer aus Deutschland, der damals einige seiner Becken verkehrt herum montiert hatte und lud Kurt Kress zur Show nach Stuttgart und ins Hotel ein. Rückblickend ist Kurt Kress froh, dass er mit einer seiner Bands nicht so eine Karriere wie AC/DC hingelegt hat. Immer die gleichen Hits spielen, die gleiche Show abziehen, das ist nicht sein Ding. Er langweilt sich schnell, er will immer Neues entdecken, spielen, ausprobieren. Nur als der Disco-Sound von Giorgio Moroder, der Sound of Munich, in der zweiten Hälfte der 70er und in den frühen 80ern alles veränderte, da war Kurt Kress anfangs not amused, aber er ging mit der Zeit. Um diesen trockenen Sound zu kriegen, wurde halt erst die Bassdrum aufgenommen und ganz trocken wurden Decken drüber gelegt und dann die Snare drauf. dann die Hi-Hat alleine. Und ich dachte, das spiele ich doch alles auf einmal, ist doch kein Problem. Als ich dann so 76, 77 in die Szene kam, die Zeit kam mit den ganzen Maschinen, habe ich mir erstmal eine Maschine gekauft. Ja, weil man muss ja irgendwie überleben. Und habe kennengelernt, was kann die Maschine, was kann sie nicht. Und dann programmiere ich das eben und spiele dazu und mache die Mischung. Und auch als die ganzen Simmons-Sachen dann kamen, die elektronischen Kits und so, habe ich immer damit gearbeitet, immer mit den modernen Mitteln. Du kannst dich ja dem nicht verwehren, ist doof. Weil dann hast du nichts mehr zu tun, das ist klar. Sundance, Kurt Kress mit seinem eigenen Disco-Outfit Avanti von 1983. Da hatte er schon längst seine erste Drum Machine. Ja, Elektronik habe ich immer selbst sofort benutzt. Ich erzähle dann immer die Geschichte von der Linn-Maschine. Es war die erst vernünftig klingende Schlagzeugmaschine. Geschäftsmann, wie ich nun mal auch bin, habe die natürlich sofort gekauft für 6.000 Mark und für 600 am Tag vermietet. Dann war sie nach 10 Tagen eingespielt. Wow, danach kam der Typ Kohle und ich nicht. Ja, das war lustig, oder? Ja, aber da musste ich du musstest ja auch programmieren, da musst du dazu spielen und so. Das war gut. Und dann kam Simmons raus. Ja, Simmons war so ein elektronisches Schlagzeug mit wirklich merkwürdigen Sounds, die man bestimmen konnte noch, mit so knallharten Glasscheiben. Dann konntest du die Hand brechen dran. Und an Schlagzeuger haust du einfach rein. Da denkst du nicht nach, dass es jetzt kein Fell ist, sondern eigentlich ein Stein. Und da habe ich mir beinahe die Hände gebrochen. Oh. Und da habe ich dann zum Beispiel sowas wie Forever Young Alpha Will. Das ist nur ein elektronisches Kit. Und das habe ich eigentlich immer gemocht. Und in der Disco-Zeit sitzt du da und spielst 20 Minuten lang umtspatsch. Und da denkst du echt irgendwann nur noch an Urlaub und Steuerberater oder was weiß ich. Aber du denkst nicht an Musik. Ja? Das ist ja einfach so auf den Klick drauf, pang, pang, pang. Fürchterlich. Und ich war sehr froh, als die Maschinen das dann übernommen haben. Wunderbar, da musst du dich nicht quälen mit so einem Kram. I want to be free. Forever Young von 1984. Disco, The Sound of Munich, das Musicland Studio. Das zog auch die ganz großen Popstars nach München und mit einem der allergrößten arbeitete Kurt Kress 1983 wochenlang an dessen erstem Soloalbum, Freddie Mercury. Im Musicland damals sitzt du da und kannst die Regie nicht reingucken. Ich habe nur gesehen, ich habe gespielt, da waren einige Sachen schon aufgenommen, wo das Schlagzeug ersetzt wurde. Und ich sehe dann nur, wie die Tür aufgeht und er reinkommt. Da bleibt dir schon ein bisschen das Herz stehen, weil Freddie Mercury war von der Aura her ein ganz besonderer Mensch. Auch ohne Star zu sein, glaube ich, hätte jeder geguckt, wenn er die Tür reingekommen wäre. Das kann man oft nicht erklären. Aber dann kommst du in die Regie und dann, hey, Kurt, great, blablabla, und umarmt dich und ist alles schön. So. Und dann heißt es, jetzt spielen wir was zusammen. In dem Moment ist er einfach nur Pianist. Und zwar ein guter, aber nicht jetzt so profimäßig, wie ich Schlagzeugerprofi bin. Und in dem Moment ist er nur Kollege. Dann versuchst du zusammen irgendwie Musik zu machen und dann wird das Verhältnis plötzlich kollegial. Und er war so ein Typ, so nachdem, ah, ich fühle mich heute nicht so gut, lass essen gehen. Sind wir auf dem Viktualienmarkt, er in so einem Schießerunterhemd, Jeans und einer Plastiktüte von Tengelmann. Und dann gehen wir mit Claudia schön was essen und da sitzt da in der Ecke und ist alles easy und unheimlich netter Engländer, netter Typ. Und eines Tages sagt er, kommt doch mal in die Olympiahalle, wir spielen da mit Queen und wir sind in der Garderobe und da steht dieser kleine Typ vor dir, der war ja einen halben Kopf kleiner als ich und ich bin nicht groß und dünn. Und dann geht er auf die Bühne und ist 3 Meter groß. Das ist so eine Gewalt auf der Bühne gewesen, vom Ausdruck und allem, seine Haltung schon, die Arme so. Einfach toll. Und im Studio muss ich auch sagen, der hat gesungen. Ich habe da reingeballert wie ein Irrer und hat ohne Mikro vor mir gestanden, hat gesungen. Und du hast jedes Wort gehört. Aus dieser kleinen Person kam da so viel Kraft raus. Das ist unfassbar gewesen. Und du konntest auch jede Note, die der losgelassen hat, konntest du für die Welt in Stein meißeln. Da war nie irgendwas schief, irgendwas. Das ist einfach unfassbar gewesen mit ihm. Und jetzt hören wir den Mann, der backstage noch 1,65 Meter klein war und auf der Bühne plötzlich 3 Meter groß werden konnte. Living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do but my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Baby, run me, baby, run me. Freddie Mercury mit Living on My Own aus seinem Soloalbum Mr. Bad Guy von 1985. Aufgenommen wurde diese Mischung aus Disco und Operette 1983. Das frivole Video dazu wurde in Mrs. Henderson im Münchner Glockenbachviertel gedreht. Dort feierte Freddie Mercury auch diverse exzessive Partys. München war ab 1979 sein Zweitwohnsitz und Zufluchtsort. Hier konnte er frei leben und atmen, ohne Paparazzi und Scharen von Fans vor der Haustür. Und bei den Aufnahmen mit Kurt Kress im Musicland Studio konnte sich Freddie Mercury von Queen freischwimmen. Für Kurt Kress war das Musicland Studio gar nicht seine Lieblingsadresse, aber ins Musicland unter dem Arabella-Hochhaus kamen halt die großen Stars, die ihn buchten. Musicland war halt berühmt geworden, weil, das muss man ja auch mal erzählen, damals waren in England die Steuern bei 90%. Und die Musiker sind alle nach Montreux oder sonst wohin abgehauen. Stones und so, und haben eben in München dann meistens aufgenommen. München haben die halt geliebt. Und das Musicland eben auch, weil es 3-4 Stockwerke unter der Erde war. Oben eine Stahltür, keiner wusste so richtig, da war ja nicht ein Schild draußen mit Musicland, was groß geleuchtet hat, sondern gar nichts. Insofern fiel das nicht auf und man war diskret und man konnte mit dem Lift dann einfach hoch ins Hotelzimmer fahren im Arabella-Haus. War sehr praktisch. Und Kurt Kress war immer sehr diskret und die Zuverlässigkeit in Person und halt der beste Studioschlagzeuger weit und breit. Für Falco und sein Album Junge Römer flog Kurt Kress zwischen München und Wien hin und her. Cercate dei valori e magari wie Sensation. Ad arte nostra fin al mattino. Abbiamo un'illusion. Non alla fine del viaggino. C'è sempre un domani e ci sono. Falco mit Junge Römer, Titelstück des gleichnamigen Albums von 1984. Es wurde in Wien und in den Münchner Musicland Studios aufgenommen. Von Hans Hölzel wurde Kurt Kress bei den Albumcredits als Kurt Luxus Kress aufgeführt. Und Kurt Kress genoss den Luxus, mit Falco aufzunehmen und nach Wien und auf Tour eingeflogen zu werden. Wenn dann so ein Falco anruft, das ist was anderes. Falco, der war eben ein Wahnsinnskünstler und auch vom Rhythmus her, wie der singt, wie der rappt oder was auch immer. Das war einfach geil, mit so einem Typen zu arbeiten. Bist du mit dem auch live unterwegs gewesen, mit Falco? Ja, mit ja klar. Hansi Hölzel? Wir waren in Deutschland, wir waren in Japan, in Österreich. Ja, wir haben tagsüber in Wien geprobt, gleich in der Messehalle. Mit Rauch und mit Choreografie und Sound und allem. Ja, mit Catering, dann alles schon wie auf Tour. Jeder Song wurde choreografiert und das haben wir ungefähr bis abends 7, 8. Und ich bin nach einer Stunde dann ins Studio und habe mit Remmler Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2 aufgenommen, bis nachts um 2, 3. Und das jeden Tag. Eine typische Kurt-Kress-Geschichte, aber ein Sex and Drugs and Rock'n'Roll-Leben hätte er bei seinem Pensum nicht überlebt. 250 Tage pro Jahr war er zu seinen besten Zeiten im Studio. 14 Stunden dauerten die Aufnahmesessions oft. Manchmal war er auf ein Jahr im Voraus hin ausgebucht. Videodrehs und Touren kamen dann auch noch dazwischen. Ich musste für einen Tag mit Saga nach L.A. und am nächsten Tag zurück. Ich bin gar nicht ins Hotel. Wir haben die Nacht durch ein Video gedreht und am nächsten Morgen einfach zum Flughafen wieder zurück für 4 Tage hierher und dann wieder zurück nach L.A. Und wenn du dann alles Mögliche nimmst, wird das nicht möglich sein, das zu überleben. Und du siehst mich ja heute, ich bin immer noch sehr jung und kann immer noch denken und bin fit und kann Schlagzeug spielen und reden. Also ich bin morgens fit im Studio bis abends um 12, 2 gewesen, immer. Bin vorbereitet. Rick Springfield zum Beispiel, da hatte ich die Demos. Und als ich ins Studio kam, kannte ich die Demos alles besser, die Basslicks alles besser als eigentlich er selbst. Weil ich mir das ganz genau angehört habe. Ich wusste jeden Song auswendig. Rick Springfield mit Tear It All Down vom Album Rock of Life von 1988. Viele Bands, für die Kurt Kress im Studio getrommelt hat, hatten selbst hervorragende Drummer, die Scorpions zum Beispiel. Aber wenn's im Studio knifflig wurde und der Groove und der Bums auf Kommando kommen mussten, wurde Kurt Kress eingeflogen. Gab's da untereinander keine Eifersucht, keinen Neid? Also offen hat's mir keiner gesagt, aber ich war bestimmt der bestgehassteste Schlagzeuger in manchen Gegenden, das kann ich mir schon vorstellen. Hey, klar, ich habe nur manchmal gehört, dass Leute auch gedroht haben. Also wenn das jetzt irgendwie nicht läuft, dann holen wir den Kress. Also mein Name war dann so ein bisschen so teufelmäßig, ne? 666. Aber mir gegenüber hat sich das ja offen niemand getraut oder hat niemals jemand was gesagt. Und zu anderen Schlagzeugern wie Steve Gadd oder Billy Cobham, all diese großen, Phil Collins habe ich ja hervorragende, denen habe ich ja keinen Job weggenommen. Aber wir haben extrem gute Freundschaften. Und bei Schlagzeugern ist es ganz gut. Bei Gitarristen ist es nicht so. Aber Schlagzeuger haben dem anderen gegenüber nicht so ein Ressentiment. Die wissen genau, du kannst niemals so spielen wie ich und ich kann auch nicht so spielen wie du. Es macht keinen Sinn, sich da Neid aufzubauen. Aber erkennst du im Schlagzeugspiel von einem Kollegen, den du vielleicht auch kennst, seine Persönlichkeit wieder? Ja. Inwiefern? Ich höre, wie ich Phils ansetze, wie ich meine Hi-Hat spiele, vom Sound her, das höre ich schon. Es gibt manchmal Stücke, da höre ich im Radio und denke ich, irgendwo ist mir, kenne ich das, wo kenne ich das denn? Und dann merke ich, ach, das war ich ja. Storm. Nochmal der virtuose, typische Kurt Kress, der Schlagzeugspieler, nicht der Schlagzeugarbeiter. Du musst die Welle kreieren, auf der die Band dann reiten kann. So lautet das Credo des Schlagzeugpredigers Kurt Kress, der das Metronom nicht mag und sich auf sein Gefühl verlässt, seinem inneren Rhythmus folgt. Hier haben wir ihn nochmal mit einer seiner eigenen Bands gehört, mit Snowball aus ihrem Debüt Defroster von 1978. Eingefroren, erstarrt, so hat sich Kurt Kress viele Jahre später gefühlt und er erlitt nach Jahrzehnten vollgepackt mit Studiojobs und Tourneen einen Nervenzusammenbruch. Er musste die Drumsticks lange beiseite legen und startete seine zweite Karriere als Produzent, Verleger und Labelchef. Die Lust aufs Schlagzeug kam auch wieder, ebenso sein spitzbübisches Grinsen. Zum Schluss unseres Gesprächs verblüfft er uns noch damit, dass er eigentlich nie ein Studioschlagzeuger werden wollte. Ich wollte nie Jobs annehmen. Ich habe mich auch nie als Studioschlagzeuger gesehen, weil das sind ja Leute, die Noten kriegen und dann spielen sie das, was einer geschrieben hat. Das konnte ich ja erstens nicht, zum Glück. Also haben sie mich eigentlich geholt, um kreativ zu sein. Insofern war ich kein typischer Studiomusiker im eigentlichen Sinne, sondern habe eigentlich immer bei den Werken mitgearbeitet, meine Ideen reingebracht, den Sound bestimmt, in die Regie gerannt, abgehört, nochmal neu machen und was kann man noch anders machen am Bass und so. Man hat sich immer involviert. Das war die logische Konsequenz, irgendwann Produzent zu werden, weil ich das einfach gelernt habe und von Anfang an immer mich interessiert habe dafür, was wir da tun. Das war Der Rhythmus seines Lebens. Ein Zündfunk-Playback über den legendären Schlagzeuger Kurt Kress. Sendung von Noe Noack. Alle Infos zu diesem Zündfunk-Playback findet ihr auf unserer Homepage bayern2.de Zündfunk. In der ARD-Audiothek ist dieser Podcast Pop and Rewind ein Jahr lang zu jeder Zeit nachzuhören. Noe Noack bedankt sich fürs Zuhören und verabschiedet sich mit Klaus Doldingers Titelstück zum Soundtrack für Das Boot. Da war Kurt Kress ebenso beteiligt wie bei der Wetten, dass Titelmelodie und bei Tatort Soundtracks. 2 Zündfunk präsentiert. Yard Act am 17. April in der Münchner Moffathalle. Are you listening? I'm actually very fucking nice. All the way aus dem nordenglischen Leeds. Wild und lässig zugleich. Ihr Humor very British, die Texte kritisch und politisch. Und das zweite Yard-Act-Album ist auch auf dem Weg. Yard-Act, das einzige Konzert in Bayern, am Mittwoch, den 17. April in der Münchner Muffathalle. Präsentiert vom tanzenden Zündfunk. Der nächste Nachtmix läuft morgen um 23.05 Uhr auf Bayern 2. Eine schöne Auswahl an Musiksendungen und handgepickten Playlisten von den Nachtmix-DJs gibt's in der ARD-Audiothek unter Pop and Rewind. Bayern 2. Grenzenlos hören. Nachrichten. 24 Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks mit Patrick Zeilhofer. Brüssel. Die NATO-Außenminister sind sich im Grundsatz einig, die Ukraine stärker zu unterstützen. Das wurde beim Treffen der Minister in Brüssel deutlich. Generalsekretär Stoltenberg sagte, diese Unterstützung müsse auf eine festere und dauerhaftere Grundlage gestellt werden. Den Ukrainern gehe nicht der Mut, sondern die Munition aus, ergänzte er. Keine Einigung gab es auf Stoltenbergs Vorschlag für einen Hilfsfonds von 100 Milliarden Euro. Vor allem Deutschland und Belgien reagierten skeptisch. Das NATO-Außenministertreffen dauert 2 Tage. Berlin. Im Streit über die Kindergrundsicherung fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband ein Machtwort von Bundeskanzler Scholz. Der Geschäftsführer des Verbandes Schneider sagte im Deutschlandfunk, Familienministerin Paus könne das Vorhaben nicht alleine durchsetzen. Schneider spielte damit auf den Widerstand der FDP an. Der Koalitionspartner kritisiert insbesondere, dass 5000 neue Arbeitsstellen in der Verwaltung geplant sind. Schneider widersprach, hier gehe es um eine Vereinfachung der Verwaltung. Die Kindergrundsicherung soll mehrere staatliche Leistungen bündeln und diese den Familien leichter zugänglich machen. Berlin. Der Druck auf den AfD-Bundestagsabgeordneten Bistron steigt. Hintergrund sind Berichte, wonach der Kandidat für die Europawahl Geld vom russischen Propagandaportal Voice of Europe angenommen haben soll. Die AfD-Vorsitzenden Weidel und Chrupalla fordern deswegen von Bistron eine schriftliche Erklärung. Dem ARD-Hauptstadtstudio liegt ein entsprechendes Schreiben aus dem Parteivorstand vor. Bisher erklärte Bistron, er habe sich nichts vorzuwerfen. Menlo Park. Beim Messenger-Dienst WhatsApp hat es eine größere Störung gegeben. Portale wie allestörungen.de verzeichneten am Abend zehntausende Beschwerden. Auch Nutzerinnen und Nutzer von Instagram und Facebook meldeten Probleme. Alle 3 Angebote gehören zum Meta-Konzern, der hat den Ausfall bestätigt. Zum Fußball. Bayer Leverkusen steht im Finale des DFB-Pokals. Der Bundesliga-Tabellenführer schlug am Abend im Halbfinale Zweitligist Fortuna Düsseldorf klar mit 4:0. Das Pokal-Endspiel findet am 25. Mai in Berlin statt. Dort trifft die Werkself von Trainer Alonso auf den 1. FC Kaiserslautern. Das Wetter in Bayern, vereinzelt Schauer bei 10 bis 5 Grad, tagsüber wechselnd bewölkt und zeitweise Regen, dabei sehr windig. Am Freitag und Samstag zunehmend sonnig. Höchsttemperaturen bis 19, von Freitag an bis 27 Grad. Die Zeit 0:03 Uhr. Bayern 2. Gedanken zur Osterzeit. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das schreibt der Apostel Paulus an die frisch getauften Menschen in Korinth. Und er begründet damit eine Tradition, die besonders in der orthodoxen Kirche bis heute gepflegt wird, das Osterlachen. Die Menschen feiern in der Osternacht ausgelassen den Sieg über den Tod und sie erzählen sich zotige Witze und feiern und trinken Wein und Lachen eben. Das christliche Lachen ist ein befreites Lachen darüber, dass der Tod keine Macht mehr über uns hat, auch wenn wir sterben müssen. Das ist die Botschaft von Ostern. Der Tod bestimmt nicht mehr unser Leben. Das ist der Satz, auf dem wir predigen, auf dem wir Kapellen bauen und Kirchen renovieren. Das ist der Satz, mit dem wir Friedhöfe anlegen und Grabsteine aufstellen und Grabkreuze. Der Satz, der uns erlaubt, auf jeden Grabstein eines Menschen einen Namen und ein Geburtsdatum zu schreiben. Denn wir glauben, dass jeder Mensch in seiner Biografie mit seinem eigenen Tod verschlungen ist in Gottes Sieg, dass kein Mensch verloren geht. Das ist das Fundament unseres Lachens. Wir lachen unter Tränen. Wir lachen auf den Gräbern. Man kann das Lachen der Christen nicht trennen vom Schmerz und vom Tod. Verschlungen sind sie ineinander. Das christliche Lachen aber bricht dem letzten Ernst des Lebens die Spitze. Der Tod ist nichts anderes als der Übergang in eine andere Existenzform bei Gott, der die Quelle des Lebens ist. Das waren Gedanken zur Osterzeit mit Johanna Haberer.